Dieser Vorstoß schlug wie eine Bombe ein. Zeitungen berichteten darüber und die erste österreichische Sparkasse spendete für die Gründung eines Mädchengymnasiums 40.000 Gulden. Doch zunächst konnte nur ein Mädchenlyzeum gegründet werden, zunächst mit 4, später mit 6 Klassen. Doch konnten die Mädchen an dieser Schule noch immer nicht maturieren und waren also vom Universitätsstudium noch immer ausgeschlossen. Nicht nur Frauen setzten sich für die Rechte der Frauen auf Bildung ein. Die Philosophen Ernst Mach, Friedrich Jodl und Wilhelm Jerusalem, der Soziologe und Ökonom Rudolf Goldscheid beispielsweise, gehörten zu den Sympathisanten, die auch allgemein die Emanzipation der Frauen unterstützten. In Graz setzte sich der Landesschulinspektor Wretschko für ein Mädchenlyzeum ein. Marianne Heinisch schloss sich dem 1888 gegründeten Verein für erweiterte Frauenbildung an, der für das Gymnasium kämpfte. 1890 legte der Verein dem Parlament eine Petition vor, in der neben der Zulassung der Frauen zum Universitätsstudium auch die Unterstützung des Staates bei der Einrichtung eines Mädchengymnasiums gefordert wurde. Da sie keinen Erfolg hatte, wurde 1892 die erste gymnasiale Mädchenschule als Privatschule gegründet. Der Standort war zunächst in der Lehrerbildungsanstalt in der Hegelgasse 12 im 1. Bezirk, später Hegelgasse 19. Leiter wurde Emanuel Hannack, der auch Leiter der Lehrerbildungsanstalt war und sich intensiv für die Mädchenbildung einsetzte. Zu den Gründern und Lehrern der Schule gehörte auch Josef Maria Stohwasser, der Verfasser des bekannten Lateinwörterbuchs. Diese Schule hatte aber noch kein Öffentlichkeitsrecht, das heißt, die Mädchen, die dort lernten, mussten die Matura als Externistinnen am akademischen Gymnasium ablegen. Die ersten 5, die zur Matura antraten, ließ man gleich einmal durchfallen. Eine von ihnen stürzte sich verzweifelt in die Donau, konnte aber gerettet werden. Später traten die Mädchen lieber in Prag oder in Graz zur Matura an, wo man aufgeschlossener war. Im Jahr 1903 endlich wurde der Schule vom Bildungsministerium das Öffentlichkeitsrecht verliehen und ab 1906 konnten Reifeprüfungen in der eigenen Anstalt durchgeführt werden. 1910 übersiedelte die Schule in die Rahlgasse 4 im 6. Bezirk. Erst 1919 folgt der Reihe männlicher Schuldirektoren eine Frau, Dr. Anna Ogrinz, eine ehemalige Schülerin und dann Lehrerin der Anstalt. Zu den Absolventinnen gehörte auch Olga Steindler, die später als erste Frau ein Doktorat in Physik an der Universität Wien erwarb. Sie gründete ein weiteres Mädchengymnasium und die erste Handelsakademie. Seit dem Schuljahr 1978/79 besuchen auch Buben die Schule. Bewusste Koedukation ist seither ein wesentlicher Bestandteil des Schulprofils. Koedukation ist mehr als das gleichzeitige Unterrichten von Mädchen und Buben. Wir wollen dazu ermutigen, tradierte Handlungsmuster zu hinterfragen und neue Verhaltensmuster zu erproben und entsprechend zu reflektieren. Der Umgang der Geschlechter miteinander steht auch innerhalb des Lehrerinnenteams, der Klassen und der gesamten Schulgemeinschaft ständig auf dem Prüfstand, heißt es in den Richtlinien der Schule. Marianne Heinisch blieb auch nach der Gründung des Mädchengymnasiums in der Frauenbewegung tätig. Im Jahr 1902 gründete sie den Bund österreichischer Frauenvereine, dessen Vorsitzende sie bis 1918 war. Im Jahr 1909 wurde sie Vizepräsidentin des Frauenweltbundes. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete sie für die Fürsorge und die Friedensbewegung mit Bertha von Suttner zusammen und übernahm nach deren Tod 1914 die Leitung der Friedenskommission im Bund österreichischer Frauenvereine. Unter der Führung von Heinisch wurde 1929 die Österreichische Frauenpartei gegründet, die es den Frauen bei Ausübung des Wahlrechts endlich ermöglichen soll, ihren gerechten Forderungen Geltung zu verschaffen. Ihr Sohn Michael Heinisch war von 1920 bis 1928 der erste Bundespräsident der Republik Österreich. In seiner zweiten Amtszeit wurde auf Marianne Heinischs Initiative der Muttertag eingeführt. Marianne Heinisch starb am 5. Mai 1936 im Alter von 97 Jahren.